from downtown. What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. You mean play basketball? We're talking about practice, man. Hallo und herzlich willkommen zu From Downtown, eurem NBA und Basketball Podcast, Folge Nummer 53, wie immer präsentiert von der Basket, Deutschlands größtem Basketballmagazin. Magazin. Checkt die aus unter basket.de oder facebook.com/basket. Ja, Nummer 53, müssen wir jetzt direkt mal wieder eine Nummer sagen. Wer das getragen hat, das wird zu einer netten Tradition bei uns. Meist nehmen wir dann irgendwelche entweder total belanglosen Spieler raus, über die man schmunzelt. Letztes Mal war es Greg Oden. Dieses Mal ist es aber tatsächlich eine Legende. Daryl Dawkins, Chocolate Thunder, seines Zeichens, leider verstorben im Februar. Ist also im Prinzip noch aktuell. Wer jetzt irgendwie mit den Augen rollt oder nicht weiß, wen wir damit meinen, da ist es höchste Zeit, mal YouTube zu checken und sich das anzuschauen. Er war im Prinzip Godfather des kreativen Dunks und vor allem der kreativen Dunk-Namen. Er hat also jedem seiner Dunks einen Namen gegeben, daher dann eben auch sein berühmter Nickname Chocolate Thunder. Da hatten wir eh mal drüber nachgedacht, ob wir eine Episode machen, in der wir nochmal so ein Nickname-Ranking machen, und ich glaube, Chocolate Thunder wäre auf jeden Fall unter einem der Top-Plätze. Ja, Nickname-Ranking ist übrigens ein gutes Stichwort. Ich denke, das sollten wir dann direkt nächste Woche mal machen, aber nur von aktiven Spielern. Ich habe da tatsächlich noch so eine Datei rumfliegen bei mir auf dem Laptop. Das sind so Sachen, die man dann als NBA-Nerd ab und zu mal zum Runterkommen nach der Arbeit dann aufschreibt. In dem Sinne, ihr seid also jetzt dabei. Ich habe mir jetzt gerade hier einen affligen Blond doppelfermentiert, ein belgisches Bier zu horrendem Preis gekauft, hier in einem Supermarkt in Shanghai, und durfte auch arbeiten heute am Sonntag. Also seid ihr quasi so ein bisschen mein Shrink, die Work-Life-Balance. Mein Psychologe. Genau. Freue ich mich aber trotzdem auf den Pod. Ja, wir haben viel vor. Wir wollen ein bisschen nochmal über das All-Star-Game quatschen, weil die letzte Folge, die wir gemacht haben, war ja in der, als du hier warst in Düsseldorf, als der Super Bowl war. Das ist ja nun schon ein bisschen was her. Dazwischen lag das All-Star-Game und die diversen Contests. Darüber wollen wir reden. Selbstverständlich gucken wir uns die Trades der Trade-Deadline von letzter Woche an. Und, das hatten wir in einer der letzten Episoden schon mal angekündigt, wir werden uns den Rookie-Jahrgang 2015 nochmal angucken. Und über die Jungs sprechen, ob das ein guter Jahrgang war, ein schlechter Jahrgang, wen wir vielleicht anders jetzt im Nachgang, wo 50 Spiele gespielt worden sind, vielleicht anders draften würden. Da wir diese Woche kein Team haben, das wird dann nächste Woche wieder folgen, sind das so die Themen, durch die wir jetzt durchgehen werden. Ja, ich glaube, wir werden auch ein bisschen mit den Fokus dann nochmal auf diesen zweiten Teil des Podcasts dann eben legen. Die meisten von euch werden natürlich jetzt entweder die meisten Trades schon mitbekommen haben oder sich schon eine von 368 Reviews durchgelesen haben. Insofern, klar, wollen wir das nochmal aus unserer Sicht besprechen, und ich glaube, lässt sich auch ganz gut verbinden mit der riesigen Anzahl an Verletzungen, die es tatsächlich jetzt noch in den letzten beiden Wochen vor dem All-Star-Game gegeben hat. Genau. Und die gehen wir natürlich dann auch nochmal durch. Aber ich glaube, starten sollten wir dann doch chronologisch mit dem All-Star-Game. Ja, denke ich auch. Also du hast die Verletzungen gerade schon angesprochen. Bevor das Spiel überhaupt gestartet worden war, gab es ja schon so ein paar Nachrücker auf der Liste, weil zum Beispiel Jimmy Butler, der eigentlich ins All-Star-Game gewählt worden ist, nicht teilnehmen könnte. Ich weiß jetzt gar nicht, wer für wen nachgerückt ist, aber unter anderem zum Beispiel ist dann Pau Gasol nachgerückt anstelle von Jimmy Butler, wie gesagt, der eigentlich gespielt hätte. Und das hat sich ja so ein bisschen in den letzten Wochen schon angekündigt, dass einige auch große Namen, wie zum Beispiel Marc Gasol, verletzt sind, die eventuell dann doch gezogen worden wären für dieses Spiel. Ja, und natürlich auch Chris Bosh, den man direkt jetzt nennen sollte, wo er momentan noch nicht ganz sicher ist, ob es genauso schwerwiegend sein wird, die Verletzungen, beziehungsweise ja, der Zustand, muss man ja sagen, der medizinische von ihm, wie letztes Jahr, wo er dann blutverdünnende Mittel nehmen musste. Mhm. Weil ich glaube dann, in welchem Körperteil ist, im Knie, sich eben Blutklumpen gebildet haben, und mit blutverdünnenden Mitteln darf man eben nicht auf dem Parkett stehen. Das hat Chris Bosh einen Großteil der Saison gekostet letztes Jahr und es sieht leider ganz danach aus, als wäre das dieses Jahr wieder der Fall. Aber da kommen wir, wie gesagt, gleich drauf zu sprechen. Wir können ja jetzt recht lose einfach mal ein paar Beobachtungen nochmal raushauen, was jetzt vielleicht auch die Wettbewerbe betrifft. Wie das so ist oder wie ich dich so einschätze, hast du wahrscheinlich auch eher nur so ein bisschen reingeschaltet. Genau. Aber der einzige Teil des All-Star-Weekends, den du ganz gesehen hast wahrscheinlich, war der Dunk-Contest, oder? Ja, das stimmt. Also der Dunk-Contest ist, glaube ich, auch das, was von diesem Wochenende jetzt in den Tagen darauf am meisten auch in den Medien hängen geblieben ist, weil in den letzten Jahren war es ja immer so, dass so ein paar Leute zu Recht, glaube ich, rumgemeckert haben, dass die Kreativität so ein bisschen gefehlt hat. Im Jahr davor oder schon 2 Jahre her gab es ja auch den Fall, dass die NBA so ein bisschen den Modus geändert hat, wo zwischendurch einfach Spieler gedankt haben in einem bestimmten Zeitkorridor, was überhaupt keinen Anklang gefunden hat. Und jetzt hat man sich so ein bisschen auf den alten Modus zurückbesinnt und dann eben auch Spieler dabei gehabt, die das Ganze zu einem echt spektakulären Event gemacht haben. Also ich fand das, was Zach LaVine und Aaron Gordon dann vor allem in der Finalrunde des Slam Dunk Contests abgerissen haben, war aller Ehren wert. Ich fand, Aaron Gordon hat den besten Dunk des ganzen Contests aufs Parkett geschweißt sozusagen, als er über das Maskottchen gesprungen ist, den Ball unter seine beiden ausgestreckten Beine, also wie in Sitzposition, durchgezogen hat und dann gedankt hat. Aber natürlich auch, wenn man sich so die Historie anguckt, Zach LaVine mit dem Sprung von der Freiwurflinie, auch wenn vielleicht der Fuß ein bisschen hinter der Freiwurflinie war, den noch durch die Beine zu ziehen, wo andere Spieler wie zum Beispiel Michael Jordan das einfach so mit lang ausgestrecktem Arm gemacht haben, das zeigt auch so ein bisschen, wie die Athletik sich in den letzten Jahren oder letzten 10, 20 Jahren in der NBA verändert hat. Und ich fand, die beiden haben für richtig, richtig gutes Entertainment gesorgt, auf jeden Fall. Ja, definitiv. Es war ja sogar schon so, dass ja im Prinzip die 50-Punkte-Skala zu klein war. Die beiden haben ja in der Finalrunde dann ja mehr oder minder auch ein Stechen gehabt und haben, glaube ich, jeder 30 50er, also perfekte Dunks abgerissen, hintereinander. Nachdem ja Zach LaVine, glaube ich, auch schon in einem ersten Durchgang eine perfekte Runde gehabt hat. Insofern, genau. Das war wirklich großartig. Ich glaube, da sind sogar Leute mitgegangen, die sonst vielleicht eher so ein bisschen mit einem abwartenden Auge auf den Dunk-Contest gucken und was da dann fabriziert wird. Aber das war schon super. Anders vielleicht ein bisschen als der Three-Point-Shootout. Das ist aber jetzt eher so meine persönliche Sicht der Dinge. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Statistiken zerstört worden sind, in denen, glaube ich, vor 2 Jahren ein neuer Modus eingeführt worden ist, der eben ein ganzes Moneyball-Rack, also was ich damit meine, ist, es gibt Bälle, normalerweise einen pro Ballstand. Pro Station, der 2 Punkte zählt und normalerweise gab es eben, glaube ich, 5 Stationen und ergo dann eben auch nur 5 Moneyballs. Das hat sich geändert insofern, als dass jetzt ein kompletter Stand nur mit besagten Moneyballs eben aufgefüllt wird und dadurch natürlich dann die Punktzahlen künstlich aufgebläht werden. Ja. Deshalb finde ich es irgendwie ein bisschen nervig, wenn jetzt gesagt wird, okay, Klay Thompson hat zwar gewonnen und hat eine großartige Runde gemacht, ich glaube die letzten 8 versenkt, aber dass er dann den Rekord gebrochen hat, ja, weiß ich nicht. Ja, finde ich auch ein bisschen schwierig, zumal diese Station mit den Bällen, die dann alle 2 Punkte zählen, die darf der Spieler sich an die Position stellen, die er gerne haben möchte, also auch noch an den Sweet Spot sozusagen, den er hat. Ja, ich meine, klar, also es ist schon spektakulär, wenn dann Klay Thompson im Finale gegen Steph Curry antritt, aber vielleicht kann man das dahingehend, wenn man das schon verändert, nochmal ein bisschen verändern, dass man einfach eine Position hat, die ein bisschen weiter nochmal weg ist. Damit es auch für solche Jungs, die halt quasi blind von der normalen 3-Punkte-Linie einen freien Wurf treffen, damit es vielleicht da nochmal ein bisschen schwieriger wird, so wie Steph Curry dann im All-Star-Game so einen Ball, wie sagt man so schön, effortless von der Mittellinie nochmal reingeknallt hat. Ja, also da bin ich auch nicht der größte Fan von, aber wie gesagt, der Slam Dunk Contest, da fand ich, für mich selber, habe gesehen, dass der einen größeren Anklang und größeren Hype gefunden hat als in den letzten Jahren, weil viele Leute bei Facebook zum Beispiel, die sonst nicht so viel mit Basketball am Hut haben, aber schon generell Sport interessiert sind, auch die Videos davon geteilt haben. Also dass es schon so spektakulär war, dass es auch so semi-interessierte Basketballfans von den Socken gehauen hat wahrscheinlich. Ja, das ist natürlich ganz schön immer zu sehen. Wir haben das aber auch von Anfang an gesagt. das ist genau das, was eben das All-Star-Weekend ausmachen sollte. Ich habe dann ein bisschen spöttisch, du willst vielleicht sogar sagen, ketzerisch gesagt, ja gut, dann soll auch meinetwegen Zaza Pachulia als Center starten. Das war eben dann zugespitzt formuliert, dass ich gesagt habe, okay, gib den Fans mehr Macht, was das All-Star-Weekend betrifft, weil das wirklich einfach nur eine große PR- und Marketing-Aktion ist, die natürlich dann auch irgendwie schön aussieht und Werbung macht, was aber jetzt nicht unbedingt an diese Hardcore-Fans dann eben gerichtet ist. Und das ist auch gut so. Ich glaube, das ist in Ordnung. Viele Leute, eben diese Hardcore-Fans, können sich wirklich aus einem normalen Spiel Milwaukee gegen Washington Dienstag nachts um 3 Uhr was rausnehmen, so wie auch wir. Kelly Oubre lässt grüßen. Und sonst hat man eben noch das All-Star-Weekend. Ja, finde ich auch. Also ich, wie gesagt, das Spiel, was ist das Ausgang? 190 zu, hast du nicht gesehen? Paul George wirft irgendwie 9 Dreier. Ich finde das alles für... Wirft 19. Oder wirft 19 und trifft 9, genau. Das ist natürlich alles fernab von jeglicher Realität, die sonst auf dem Platz stattfindet. Aber das ist okay, genauso wie du gesagt hast. Die NBA braucht auch ein Marketing-Vehikel, was es über die Basketballfans hinaus publik macht. Und ich glaube, dafür ist dieses Wochenende genau richtig. Der andere Vorteil natürlich für die Spieler ist auch, jetzt ob du gewählt worden bist oder nicht, wenn du gewählt worden bist, hast du ein paar mehr Pressetermine. Aber du hast fast, je nachdem wie der Spielplan ist, eine Woche bis zu 8-9 Tagen frei. Und das so in der Mitte der Saison, wenn man die Playoffs mal dazu rechnet, ist es ja die Mitte der Saison gewesen. Und vor allem für viele Teams, wo es jetzt um den Endspurt geht und um die Platzierung, ist das, glaube ich, für die Spieler eine schöne Möglichkeit, einfach mal durchzuatmen, vielleicht so einen kleinen Kurzurlaub mit der Familie zu machen, bevor es dann wieder in knallharte Back-to-Back-West-Coast-Trips, East-Coast-Trips oder was weiß ich was geht. Ja, nur der Vollständigkeit halber, Al Horford ist dann noch mit dazugekommen und Pau Gasol, das waren die beiden Nachrücker. Wie gesagt, man hätte vielleicht sagen können, okay, Kemba Walker ist einer der Snaps eben dann gewesen im Osten, gerade weil zwei große Jungs gewesen sind, die man nachnominiert hat. Gut, aber das war dann eben so. Ja, ich denke auch, dass mit den großen Jungs, vielleicht hat das so ein bisschen damit zu tun, dass ja im Vorfeld die Diskussion aufkam, warum das eine Team der Westen quasi nur aus Guards oder Small Forwards besteht und man gar nicht so mehr richtig auf die, vielleicht haben sie damit versucht, ein bisschen was wieder gut zu machen, aber ja, am Ende des Tages brauchen wir da, glaube ich, auch keine halbe Stunde drüber sprechen. Es war ein schönes Event, hat Spaß gemacht, aber ich freue mich eigentlich mehr auf den Liga-Alltag jetzt wieder. Letzter Punkt meinerseits. Ich fand es interessant zu sehen, wie tatsächlich LeBron James so ein bisschen den Staffelstab weitergereicht hat, aber ziemlich unfreiwillig. Vielleicht interpretiere ich da auch ein bisschen viel rein, aber man hat, glaube ich, echt gesehen, dass er zu Beginn des Spiels, LeBron ist immer einer, der das enorm ernst genommen hat, das All-Star-Game, tut immer so, als sei er extrem locker und jovial, aber ich glaube, er wollte schon in jedem All-Star-Game immer MVP werden und hat dementsprechend auch in den ersten Minuten wie wahnsinnig irgendwie Behind-the-Back-Pässe rausgehauen und No-Look-Pässe, die aber allesamt beim Gegner landeten und ist dann auch recht schnell ausgewechselt worden. Und wenn man sich mal anschaut, wer wie viel spielt, das ist immer ein ganz interessanter Indikator, wer so am meisten will und vielleicht auch dem Coach das sagt, ist LeBron gar nicht wirklich lang auf dem Parkett gewesen, hat also so ein bisschen die weiße Flagge geweht. Und das war für mich so ein bisschen Zeichen, okay, LeBron will nicht mehr das Alpha-Tier der gesamten Liga sein oder merkt, dass es vielleicht auch nicht mehr ist. Ja, vielleicht, ja genau. Ich glaube, er muss halt auch langsam einfach mit seinen Kräften haushalten, was sowas angeht. Und so ein Russell Westbrook, der hat halt wie so ein Motor, wie so ein Duracell-Häschen. Der könnte wahrscheinlich auch 50 Back-to-Backs pro Saison spielen. Und wenn er verletzungsfrei bleibt, dann wird ihm das konditionell überhaupt nichts ausmachen. Der hat ja schon in den ersten 2 Minuten ist er zum Korb gezogen, als geht's um Leben und Tod und dankt die Sachen rein mit 800 km/h. Und das ist jetzt das zweite Jahr, dass er MVP geworden ist, weil er, glaube ich, einfach nach Kobe, jedenfalls auf seiner Position, ist er dann der Spieler, jetzt hat sich so in den letzten Jahren rauskristallisiert, der einfach alles, jedes Sportevent, wo er dabei ist, nimmt er das tot ernst. Ja. Ja, ich glaube, das war es dann eben auch unsererseits als kleines Recap, bevor wir jetzt eben zu der dem Wahnsinn der Trade-Saison kommen, der dann entweder passiert ist oder eben ausblieb, da kommen wir jetzt gleich drauf zu sprechen, einfach nur ein paar lose News. Interessant fand ich, ist so ein kleiner Wink des Schicksals und natürlich gefundenes Fressen für die Medienexperten und Schreiberlinge, dass Damian Lillard dann ausgerechnet gegen die Golden State Warriors kurz nach dem All-Star-Weekend 51 Punkte auflegt und im Alleingang mit 9 Dreiern und 6 Steals den amtierenden Champion zerlegt. Ja, das stimmt. Aber es war auch ein Granatenspiel. Also er ist ja auch ein Spieler, der einfach unheimlich heiß laufen kann. Und das war so ein Ding, er hätte auch von jeder Position knallen können. Das war so ein Sahnetag, den er da erwischt hat. Aber ich hätte da vorher nicht mit gerechnet. Ich habe jetzt in den letzten Tagen, seit dem Super Bowl, wo wir beide Kopf oder Zahl bei Bet & Win gewettet haben, wieder mal 2-3 Euros bei Bet & Win eingezahlt. Und da hättest du eine riesen Quote gekriegt, hättest du da auf Portland gesetzt. Was ich aber natürlich nicht gemacht habe. Ja, eine Sache, die mittlerweile jetzt auch die Brooklyn Nets der Factory of Sadness oder Madness besser aus Sacramento voraus haben, ist, dass sie tatsächlich jetzt einen GM vor dem Coaching-Hire angestellt haben. Ja. Sean Marks, ehemaliger Spieler in der NBA, 10 Jahre hat das in der Liga geschafft, was ich bei seinem Skillset echt überraschend finde, rückblickend, ist mittlerweile GM der Brooklyn Nets, hat auch sich direkt verplappert und hat davon gesprochen, dass er Lust auf New Jersey hat und auf die New Jersey Nets, was natürlich PR-mäßig ein ziemlicher Fauxpas ist. Aber wie gesagt, da sind sie immerhin jetzt schon voraus. Der ist der Sacramento Kings, die nämlich zweimal es geschafft haben, erst den Trainer und dann den GM anzustellen, was so ein bisschen der Kardinalsfehler ist, weil jeder GM seinen eigenen Trainer aussuchen möchte und wenigstens das wird also in Brooklyn möglich sein. Sie werden also wenigstens, wenn sie schon keine Picks haben, dann wenigstens den Wunschtrainer haben. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ein Verein wirklich dem anderen da, bei dem, wenn wir über die beiden reden, was voraus hat, aber du hast natürlich recht, immerhin haben sie jetzt ihren GM-Posten geklärt, aber ist natürlich irgendwie schon eine frustrierende Aufgabe, tatsächlich jetzt mal ohne jeglichen Sarkasmus einen Job bei den Brooklyn Nets anzufangen. Ich glaube, die zahlen wahrscheinlich sehr gut. Dann ist es überhaupt ein NBA-Verein, der dir diese Verantwortlichkeit zutraut, aber viel Flexibilität, jetzt wirklich auch sein Können unter Beweis zu stellen, mit Trades, mit Picks, mit Kaderzusammenstellung, wird er in den nächsten jedenfalls 2-3 Jahren wahrscheinlich eher nicht haben. Ja, ich muss jetzt ehrlich gesagt direkt was vorziehen, was ich eigentlich mir aufheben wollte für die Rubrik Things That Make Me Smile, ganz am Schluss, wie ich das häufig mache. Aber was witzig war, ist, dass die erste Amtshandlung von Sean Marks dieselbe Amtshandlung war, die in Toronto auch schon Masai Ujiri als GM gehabt hat. Weißt du, was das war? Nee. Du müsstest es wissen. Ach so, es ist Gott, nämlich ja, so, dass sie beide Andrea Bargnani aus dem Kader geworfen haben. Ja. Das war die erste Amtshandlung bei beiden GMs. Und ja, ich habe ehrlich gesagt Vertrauen in dem Moment, wo man hört, dass er bei RC Buffett oder Buffett gearbeitet hat, dem General Manager von den San Antonio Spurs, muss einem eigentlich schon klar werden, dass man Respekt davor haben muss, wenn er da Assistant GM war. Insofern bin ich mal gespannt, wie er agieren wird und glaube, dass zumindest vorläufig so Verträge wie die von Joe Johnson, beziehungsweise dass man für ihn getradet hat, dann der Geschichte sein sollten. Ja, dass er Andrea Bargnani los wird, zeigt zumindest, dass er anscheinend ein bisschen Basketballverstand hat. Im Gegensatz zu den Knicks von vor ein paar Jahren, denn dieser Trade hängt uns jetzt in diesem Draft immer noch nach. Ja, auch witzige Fußnote der Geschichte, wie es so schön heißt. Ihr habt Jimmer Fredette unter Vertrag genommen für einen 10-Tages-Vertrag. Das macht euch natürlich, wie du so schön häufiger formulierst, macht dich natürlich jetzt für mich 2% weniger sympathisch. Ja. Aber gut, das sind so die Randnotizen der NBA. Kommen wir vielleicht eher zu was Seriöserem, und gerne, zwar die Verletzten. Und zwar hat es wirklich in den letzten beiden Wochen, ich hatte es vorhin erwähnt, vor dem All-Star-Break richtig viele Verletzungen und auch davon sehr viele schwerwiegende Verletzungen gehagelt. Ich habe mir jetzt einfach mal, wie viel sind es? 2, 4, 6, 7 Spieler aufgeschrieben, die alle mindestens Rotationsspieler sind, die für die gesamte Saison ausfallen. Allen voran natürlich Marc Gasol, der die ganze Saison verpassen wird oder den Rest der Saison mit einem gebrochenen Fuß. Natürlich alarmierende Nachrichten, weil eigentlich ein gebrochener Fuß bei jemand, der über 2,13 Meter groß ist, die absolute Katastrophe ist. Ja, und ich glaube, es war dieser Timetable, wie die Amerikaner sagen, wann er wieder zurückkommt. Der stand noch nicht ganz fest. Jedenfalls war das mein letzter Stand, dass da noch nichts klar war. Allerdings, wenn man sich dann gleich die Trade-Deadline anguckt, glaube ich, ist relativ klar, dass er diese Saison nicht mehr zurückkommen wird. Und alle Zeichen deuten darauf hin, dass man diese Saison schon weitestgehend abgehakt hat. Absolut richtig. Ja, lass uns damit dann vielleicht warten. Ich nehme jetzt eher die Spieler dann nochmal raus, genau. Wo wir ein, zwei Takte zu sagen können, die jetzt nicht direkt Einfluss auf die Trade-Deadline oder das Verhalten ihres Teams in der während der Trade-Deadline hatten. Einer davon ist Thiago Splitter, der ganz heimlich, klammheimlich jetzt auch den Rest der Saison verpassen wird mit einer Hüftverletzung. Mhm. Und das ist natürlich jetzt echt schlecht, was das Signing betrifft von ihm. Ihn hatte man unter Vertrag genommen, damit Al Horford auch mal auf der 4 spielen kann, seiner eigentlichen Position. Und auch im Hinblick auf mögliche Playoff-Matchups, wo Thiago Splitter mit seiner wirklich sehr, sehr guten Mann-gegen-Mann-Verteidigung dann eben echt helfen könnte. Ja. Aber das ist jetzt nichts. Nee, er konnte es auch in dieser Saison ja überhaupt noch nicht zeigen. Jetzt wird er, wie du gesagt hast, an der Hüfte operiert. Und genau, sie hatten ihn geholt, um das Rebounding auch bei den Atlanta Hawks, was ja letztes Jahr dann auch in den Playoffs immer wieder zu einem Problemfall geworden ist, zu stärken. Und ja, schon schade. Also ich habe ihm immer durch so diese kämpferische Art und auch die, dass er die Drecksarbeit eines Teams erledigt, immer ganz gerne zugeguckt, eigentlich bei den Spurs. Dachte auch, er spielt eine gute Rolle bei den Atlanta Hawks, aber bisher konnte er das leider Gottes noch nicht zeigen. Hoffentlich wird er dann für die nächste Saison wieder fit. Wie die Atlanta Hawks sich dann umstellen oder ob er da eine große Rolle spielt, das muss man gucken, aber generell ist er ja schon einer der talentierteren Defensivspieler auf seiner Position. Ihr kennt vielleicht die Klippe, eines der Segmente, die wir ab und zu häufiger mal machen. Da nennen wir Spieler, die eher auf dem Weg runter sind oder besprechen mögliche Spieler. Bei einem, den wir jetzt im Prinzip schon von der Klippe stoßen müssen, ist tatsächlich Tarik Evans, der innerhalb von 9 Monaten, glaube ich, ja, seine mittlerweile 3. Knie-OP hat. Und jetzt, sage ich mal, für zwei Amateursportler, wie wir es waren oder sind, die selber Knieverletzungen haben, hört sich das natürlich wirklich nach Zähneknirschen an. Ja, Trade Value, ein Kasten Wasser ohne Kohlensäure. Ja, ein weiterer Spieler, bei dem es im Prinzip sogar noch mehr leid tut, weil da, anders als bei Tarik Evans, der Fall steil nach oben zeigte, ist Kit Gilchrist. Der Flügelverteidiger von den Charlotte Hornets, hat sich wieder mal die Schulter ausgekugelt und das, nachdem er wirklich nur ein paar Spiele von seiner letzten Schulterverletzung zurückgekehrt ist. Das war wirklich echt schade mit anzusehen und ist sicherlich auch für ihn persönlich wirklich ein ziemlicher Rückschritt, nachdem er einen recht gut dotierten Vertrag unterschrieben hatte Anfang des Jahres. Ja, also eine Schulterverletzung gerade für einen Verteidiger, der auch so von seinen langen Armen und gerade in der Defense ist das natürlich eine Katastrophe und jetzt das zweite Mal. Wenn ich es durch die Fanbrille sehe, freut mich nicht, aber es ist natürlich günstig, dass die Charlotte Hornets dadurch nicht besser werden im Playoff-Rennen, aber generell sind Verletzungen immer scheiße, egal für welches Team. Ja, da das eh schon zu lange geht, jetzt noch die letzten 4, der Vollständigkeit halber, TJ Warren wird auch nicht mehr aufs Parkett kommen diese Saison wegen einem Fußbruch. Tyler Johnson, Backup Point Guard von Miami, ist auch mit einer Schulterverletzung raus. Festus Ezeli hat eine Knie-OP hinter sich, wird erstmal ausfallen. Da kannst du vielleicht noch ein, zwei Takte zu sagen, wie das so seinen Free-Agency-Stock vielleicht gefährden wird nach Ende der Saison. Und als letzter und sicherlich das allerfürchterlichste von allen, Manu Ginobili hat unters Messer gemusst, und zwar wegen einer Hoden-OP. Aua, der arme Kerl. Er hat tatsächlich ein Knie in die Weichteile bekommen und musste sich tatsächlich einer OP unterziehen, was ich glaube wirklich der absolut größte Horror ist für jeden, der das sich auch nur vorstellen kann. Ja, ich möchte auch gar nicht so viel drüber reden, weil das alleine der die Art der Verletzung tut mir schon weh. Aber wo du Festus Ezeli gesagt hast, er war ja schon so nach den letzten Playoffs jemand, wo man in diesem Jahr gesagt hat, wenn er sich noch ein bisschen mehr entwickelt und ein paar mehr Minuten kriegt, dann wird er einen sehr großen Vertrag unterschreiben im Sommer. Ist natürlich nicht klar, was die Warriors machen, aber ich glaube, er ist schon, gerade weil sie auch nicht so viele große Leute haben und zum Beispiel jetzt Bogut das letzte Spiel wieder draußen gesessen hat, weil wegen einer Achillesreizung, ist er schon ein ganz elementarer Teil dieses Teams. Und jetzt dann die eine Sache ist der Hinblick auf seinen Vertrag für ihn persönlich, dass das kritisch sein könnte, natürlich immer eine lange Verletzung. Und die andere Seite ist dann die, dass die Warriors ihn, so glaube ich schon, je nach Matchup zwingend für die Playoffs brauchen werden. Ja, ja. Insofern war das der vollständig halbe das Krankenbett der NBA und kommen wir dann jetzt zu den Trades. Vielleicht machen wir es einfach so, ich mache nochmal ein kleines Fakten-Recap und dann sprechen wir ein bisschen darüber. Natürlich das Team, worüber zu Recht am meisten gesprochen wird, sind die Detroit Pistons, die mehr oder minder wirklich ihr Team komplett umgeräumt haben. Indem sie eben einige neue Spieler unter Vertrag genommen haben, die aber auch gleichzeitig nicht unumstritten sind. Fangen wir vielleicht direkt an mit vielleicht dem prominentesten Trade, der Trade Deadline dann eben. Tobias Harris wurde nach Detroit verschifft für Ilyasova und Brandon Jennings. Was hältst du davon? Für Detroit kann ich diesen Move verstehen. Weil Tobias Harris, einerseits habe ich mich ziemlich erschrocken, als ich gelesen habe, dass er erst 23 Jahre alt ist. Gefühlt spielt er schon Ewigkeiten in der Liga. Ich glaube tatsächlich schon 4 oder 5 Jahre sogar. Also das Potenzial, einen jungen Spieler zu holen, der auch relativ, beschränken wir es mal auf die Offensive, relativ vielseitig ist, was die Positionen angeht, finde ich super. Er passt dann auch, wenn man die Altersgrenzen oder die Altersstruktur des Teams nimmt, mit Caldwell Pope, mit Reggie Jackson, mit Andre Drummond, genau in dieses Fenster, wo die wahrscheinlich alle zur gleichen Zeit ihre Prime erreichen werden. Deswegen kann ich das schon verstehen, zumal auch aus einem anderen Punkt, ich glaube nicht, dass Detroit der attraktivste Free Agent Markt ist, sodass sie sonst einen großen Free Agent im Sommer gesigned hätten, von denen, die so in den nächsten 1-2 Jahren auf dem Markt sind. Insofern dann zu sagen, okay, wir versuchen es über die Trade Deadline, uns jemanden Junges zu holen mit Potenzial, dessen Vertrag wir. Und da sollten wir vielleicht nochmal drüber sprechen, weil wenn Andre Drummond bald seinen Vertrag verlängert, dann haben sie schon 3 richtig dicke Verträge, den wir uns dann vielleicht darüber holen, finde ich jetzt nicht verkehrt. Und ich glaube, Stan Van Gundy ist selbstbewusst genug, um zu glauben, dass er Tobias Harris auch seinen, na sagen wir mal, vertragsgerecht entwickeln kann. Dass ich in der Defense nicht sein größter Fan bin, steht, glaube ich, auf einem anderen Blatt Papier, aber generell kann ich diesen Move schon für die Detroit Pistons absolut verstehen und glaube auch nicht, dass sie da einen schlechten Deal gemacht haben. Lass mich noch einen Satz dann dazu sagen zu Orlando. Das kann ich nämlich überhaupt nicht verstehen, weil einerseits kann man sagen, okay, wir planen nicht mit Tobias Harris. Andererseits muss ich aber sagen, dann nur 2 auslaufende Verträge für einen jungen Spieler mit Potenzial zu bekommen, nicht mal einen Pick, wie es bei anderen Trades in der Trade Deadline für meiner Meinung nach schlechtere Spieler geklappt hat bei anderen Teams, finde ich, dass Orlando nicht als Gewinner dieses Trades dabei rausgekommen ist. Absolut. Auf dem Papier ein riesiger Steal für Detroit, da eben keinen First-Rounder dann abgeben zu müssen. Wenn du dir überlegst, dass Donatas Montiunas eben einen First-Rounder bekommen hat, ja. Sogar der noch nicht mal wirklich viel protected ist, also nicht mal viel geschützt. Vielleicht nehmen wir den Trade dann auch direkt nochmal mit rein, weil das gehört ja natürlich in der Makrosicht dazu. Donatas Montiunas und Marcus Thornton sind von Houston nach Detroit gekommen. Und demnach im Gegenzug hat Houston einen First-Rounder erhalten, der, falls wirklich Detroit die Playoffs nicht schaffen sollte, direkt nächstes Jahr schon in der Lotterie sein könnte. Insofern muss man diese beiden Trades natürlich gemeinsam anschauen. Trotzdem hat auf dem Papier Detroit natürlich einen guten Deal gemacht. Ein Gamble ist es trotzdem. Ja. Tobias Harris ist durchaus ein Spieler, der, wie es so schön plump formuliert heißt, den Ball in den Korb bringen kann. Aber was er wirklich darüber hinaus kann oder was er vielleicht dann eben insbesondere nicht kann, ist umstritten innerhalb der Liga. Es gibt wohl auch viele Leute, die sagen, ja, Tobias Harris wollte im Prinzip wirklich keiner haben, weil niemand wirklich davon überzeugt ist, dass er eine hohe Ceiling hat, was sein Talent betrifft. Und Ich muss sagen, das kann natürlich auch jetzt wirklich nach hinten losgehen, wenn man sich dann noch Donatas Montiunas und seine wohl dokumentierten Rückenprobleme anschaut. Er ist wohl momentan auch in New York, um da eben durchgecheckt zu werden, auf Herz und Nieren geprüft zu werden, gerade was seinen Rücken betrifft. Weiß ich nicht, ob das dann so gut ist. Da wird man dann eben sehen müssen, Detroit muss jetzt im Prinzip auch Montiunas unter Vertrag nehmen, sonst war das natürlich ein katastrophaler Trade. Montiunas ist im Sommer Free Agent. Und wie du schon sagst, dann hat man schon richtig viel Geld, vor allem im Frontcourt, dann eben fest. Ja, also genau, ich denke halt, wie gesagt, man kann es auf der einen Seite selbstbewusst nennen, dass denn, wenn Gandhi sagt, der ist erst 23 Jahre, da muss Potenzial nach oben sein, und wenn einer das rauskitzeln kann, in Person von Tobias Harris, dann kann ich das. Andererseits, wenn das nach hinten losgeht, dann hast du zwei große Verträge plus Andre Drummond, der auf jeden Fall Max unterschreiben wird im nächsten Jahr, in Personen von Tobias Harris und Reggie Jackson, die aktuell beide noch nicht gut von der Dreierlinie schießen. Und das ist unter anderem das System, was Stan Van Gundy in Orlando damals gespielt hat, was das Team so stark gemacht hat, also einen sehr dominanten Big Man in der Mitte zu haben, der, soweit sich Andre Drummond das aneignen kann, dann eben clever nach draußen passt. Und dann eben Leute draußen zu haben, die dann ordentlich schießen können, sodass die Teams gezwungen sind, weiter draußen an der Dreierlinie zu verteidigen. Und aktuell mit irgendwie knapp unter 35% oder so, die Tobias Harris schießt, die Reggie Jackson schießt, Caldwell Pope ist da vielleicht ein bisschen besser, sehe ich das nicht, dass man Detroit unbedingt in der Art und Weise verteidigen muss. Für die Zukunft kann das ein sehr guter Trade sein, da auch Montiunas, wenn er fit ist, ein sehr guter Schütze ist. Für aktuell ist es schon ein Gamble, wie gesagt, aber dennoch glaube ich, dass Detroit den besseren Trade gemacht hat. Ich glaube, wenn man diese Dreierkonstellation anguckt, dann hat Houston einen sehr guten Trade damit gemacht, weil sie die beiden eben abgegeben haben und dafür einen First-Rounder bekommen haben, der nicht stark protected ist. Aber nochmal, Orlando verstehe ich halt wirklich nicht, weil, also wenn, dann war es ja aus Gründen von Capspace, den freizumachen. Das wäre aber nach der Saison jetzt sowieso passiert, weil beide Verträge von Ilyasova und von Brandon Jennings auslaufen. Sie haben keinen First-Rounder dazu gekriegt. Irgendwie, finde ich, hat das alles nicht so richtig Hand und Fuß. Ja, gut, da können wir natürlich dann auch schon den Channing Frye Trade uns anschauen, weil das natürlich ein weiterer Spieler ist aus der Konfrontation von Orlando, den sie nach Cleveland verschifft haben und eben dort einen besagten First-Rounder zurückbekommen haben. Ich glaube, all die drei Trades haben mehr oder minder Aaron Gordon auf der Stirn stehen, weil Aaron Gordon wirklich es geschafft hat, ein bisschen wenigstens anzudeuten, dass er den Sprungwurf in Zukunft besser treffen kann. Und wenn das dann wirklich der Fall sein sollte, dann muss man natürlich Spielzeit ihm verschaffen. Er ist auch im Prinzip wirklich der höchst gedrafteste Spieler von der gesamten Frontcourt-Rotation von Orlando. Tobias Harris auf 19. Ich glaube, da hat Orlando einfach das Gefühl, dass man in der Sackgasse geraten ist. Sagt natürlich nichts Gutes über den GM aus, wenn man ihn gerade zu Saisonbeginn unter Vertrag genommen hat für die nächsten 4 Jahre. Aber so schnell kann das Geschäft natürlich gehen. Ich sag auch, sie hätten wahrscheinlich ein bisschen mehr für Tobias Harris zurückbekommen müssen, aber ich kann es verstehen, dass Orlando dann eben diesen Weg geht. Trotzdem, wir haben es die letzten, wirklich seit wir diesen Podcast machen, sagen wir immer, dies ist das Jahr, wo Orlando ein bisschen was zeigen muss, wo die Talente den Schritt zum guten NBA-Spieler machen müssen. Das ist jetzt wieder einmal ein Zeichen, dass sie weiter den Rebuild vorantreiben wollen. Ob Evan Fournier dann wirklich gehalten werden kann im Sommer durch diesen Move, entsteht da sehr viel Druck darauf, dass das eben auch passiert. Das wird sich zeigen und nicht unbedingt wirklich positiv für Orlando, mein Haus. Ja, sehe ich genauso wie du. Lass uns zum nächsten Trade. Du hast ihn ja gerade schon angerissen. Channing Frye von den Orlando Magic vorrücken, der jetzt nach Cleveland gegangen ist. Was würdest du sagen aus diesem Trade? Du hast es ja vor dir liegen, glaube ich, die Konstellation nochmal kurz anreißen, welche Pakete da hin und her geschickt worden sind und wer den Trade auch aus deiner Sicht gewonnen hat oder wer sich zumindest verstärkt hat? Ja, ich muss da natürlich ein bisschen vorsichtig sein, weil ich von einem vermeintlichen Chefkoch aus NBA-Kreisen ein bisschen darauf hingewiesen bin, dass ich ja im Prinzip in meiner miserablen Existenz mir das ganze Bild der Dinge erstmal richtig vor Augen führen müsse. Insofern kann ich das jetzt alles nur mit großem Fragezeichen meiner Unwissenheit sagen. Aber ich denke schon, dass Channing Frye natürlich jemand ist, der bewiesen hat in seiner Karriere, dass er ein sogenannter Floor Spacer ist und eben den Dreier mehr oder minder sicher trifft. Trotzdem ist das jetzt kein Dealbreaker oder kein Quantensprung für Cleveland, dass sie jetzt wirklich so viel besser geworden wären, weder für den Titel noch für die East-Krone. Weil ich weiß jetzt nicht, mit Kevin Love im Roster hast du im Prinzip jemand, der mindestens genauso sicher den Dreier trifft und der nicht so viel weniger variabel verteidigt. Sicherlich Channing Frye vielleicht ein bisschen underrated sogar, was seine Defensivqualitäten in Pick-and-Roll-Verteidigung betrifft, weil er ein bisschen schneller auf den Beinen ist als Kevin Love. Aber dafür einen First-Rounder abzugeben und vielleicht sogar Jared Cunningham, würde ich jetzt nicht unbedingt machen, ist so ein klassischer All-In-Move von David Griffin. Ja, also ich glaube, was sie damit gemacht haben und das auch nur meine bescheidenen zwei Sätze dazu, wo es mit Sicherheit gerade zur Person Channing Frye bei anderen Podcasts nochmal viel mehr Expertise gibt, die da noch ein bisschen tiefer reingucken. Aber vielleicht nur das, ich glaube, die Cleveland Cavaliers haben dadurch, dass sie auch Anderson Varejao abgegeben haben, ein bisschen was an Kohle wieder zurückbekommen, beziehungsweise sind so ein bisschen weiter aus dem Luxury Tax rausgerückt. Vielleicht war das Griffin auch noch so als Randnotiz wichtig. Was ich an diesem Trade nicht verstehen kann: einmal, es ist ein First-Rounder abgegeben worden in der Zukunft, wenn LeBron, glaube ich, 34 oder 35 ist, dass man dann einen First-Rounder abgibt, wenn der beste Spieler quasi lange seinen Zenit überschritten hat, finde ich, also jetzt, wenn man als Gegenwert Channing Frye sieht, zumindest diskussionswürdig. Zum anderen, es gab in der Vergangenheit in Cleveland das Problem, dass LeBron auf der 4 am besten spielt, also der gleichen Position, auf der Kevin Love am besten spielt. Dann haben sie in Tristan Thompson jemanden gesigned für 80 Millionen im Sommer, der auch meiner Meinung nach auf der 4 am besten aufgehoben ist, und jetzt jemanden geholt und dafür einen First-Rounder abgegeben, der ebenso wie Kevin Love kaum Defense spielen kann, dann aber eigentlich auch auf der 4 am besten aufgehoben ist und im Grunde das gleiche Skillset hat, eigentlich noch nur noch ein paar Prozent schlechter oder ein paar viele Prozent schlechter als Kevin Love, was die Stretch 4 angeht. Also irgendwie ballt sich da auf einer Position ziemlich viel Kohle, ehrlich gesagt. Also ich glaube, sie haben auf der 4 oder auf der 4 und auf der 5, wenn man das so will, jetzt mal schlappe 150 Millionen, 200 Millionen, was weiß ich was, für die nächsten Jahre geparkt. Das ist schon ordentlich. Ja, gerade wenn man sich anschaut, und da braucht man ja auch wieder kein Hexer für sein, was die Needs sind vom Team. Und da steht alles auf Flügelverteidiger. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass man in den Playoffs häufig Smallball spielt mit LeBron auf der 4, wenn nicht sogar auf der 5, dann brauchst du eben diesen Prototyp des Flügelverteidigers, der die 3 und die 4 halbwegs passabel verteidigen kann und bestenfalls noch den Dreier trifft. Welcher Spieler war da zu haben, diese Trade-Deadline? Omri Caspi, der verrückterweise selber schon mal bei Cleveland unter Vertrag war und einfach nicht spielen durfte unter Byron Scott, wo wir auch wieder einen weiteren Kreis schließen, was die Unfähigkeit mancher Coaches betrifft. Aber da könnte ich mir auch vorstellen, wenn man denen denselben First-Rounder angeboten hätte und Jared Cunningham, vielleicht hätten sie dazu geschlagen. Ja, das stimmt. Aber ja, wenn ihr mehr zu Channing Frye wissen wollt, sind wir nicht der richtige Podcast dafür. Lass uns noch einen weiteren Trade ins Auge fassen. Ja, wir müssen tatsächlich noch 4 nehmen. Vielleicht ziehen wir ein bisschen an mit dem Tempo. Ein Trade, den ich mag, leichter Overpay, aber trotzdem, wo ich glaube, das Team ist noch tiefer geworden, ist Randy Foy, der von Denver nach OKC gegangen ist, für DJ Augustin und Steve Novak sowie 2 Second-Rounder. Ich glaube trotzdem, dass das sneaky der beste Trade-Deadline war, weil Foy wirklich nochmal ein richtiger Upgrade ist, was das Shooting betrifft. Man ist jetzt wahnsinnig variabel mit Anthony Morrow auf der 2 oder Randy Foy auf der 2 von der Bank kommt. Randy Foy kann ein bisschen mehr machen noch als Anthony Morrow, gerade was eventuell sogar so Post-Ups gegen zweite Units geht, betrifft. Insofern denke ich, dass das wirklich ein richtig solider Move war und OKC ganz leise und klammheimlich richtig, richtig, richtig tief geworden ist. DJ Augustin wurde abgegeben, weil man Cameron Payne, dem Rookie Point Guard, mehr Spielzeit gegeben hat und gedacht hat, gut, jetzt brauchen wir dann Augustin nicht mehr, weil Cameron Payne bewiesen hat, dass er den Dreier trifft und ganz sicher ist, hinter Westbrook gibt es eh nicht so viele Minuten. Deshalb gebe ich, wenn man jetzt Schuhnoten geben würde, gebe ich dem eine 1- oder eine 2+. Ja, aber dem habe ich im Grunde nichts hinzuzufügen. Ich würde jetzt einfach überleiten. Vielleicht gebe ich dir direkt mal 2 vor und du sagst, welcher Trade dir mehr gefällt. Weil beide Trades sind im Prinzip Spieler, die ja ein bisschen negativ betrachtet wurden, wegen unterschiedlicher Gründe. Und beide haben First-Rounder, oder für beide wurden First-Rounder abgegeben. Ich rede über Jeff Green, der zu den Clippers gewechselt ist, aus Memphis kommt, für einen First-Rounder. Und Markieff Morris von den Suns, der nach Washington gegangen ist, ebenfalls für einen First-Rounder. Welchen Trade würdest du eher den Daumen hoch geben? Also da sind ja dann 4. Also ich würde weder den Los Angeles Clippers noch den Washington Wizards den Daumen nach oben geben, vor allem aber den Phoenix Suns. Es war das ganze Jahr klar, dass Markieff Morris unbedingt aus Phoenix weg wollte. Er hat sich an jeder möglichen Stelle, sowohl auf der Bank gegenüber seinen Mitspielern, als auch gegenüber dem Coach, als auch gegenüber dem Front Office und den Medien, immer wieder daneben benommen. Niemand aus der Liga wollte richtig was für ihn abgeben und die Washington Wizards in einem meiner Meinung nach Panik-Move, um jetzt die Playoffs in diesem Jahr zu schaffen, haben einen First-Rounder abgegeben, der, wenn sie nicht die Playoffs schaffen in diesem Jahr, was ja durchaus noch im Bereich des wahrscheinlich Möglichen liegen sollte, den Phoenix Suns, soweit ich weiß, einen Lottery-Pick garantieren würde, was ich in Person für Markieff Morris katastrophal finde, ehrlich gesagt. Viel zu viel. Wenn man überlegt, dass Tobias Harris keinen First-Rounder im Gegenwert hatte, dann darf es für Markieff Morris erst recht keiner sein. Irgendwo knallt John Wall seinen Kopf gegen die Wand. Wirklich? Und er hatte schon so viel gemacht, weil dieses Team ist halt mit Rotz bestückt einfach nur. Man muss es halt wirklich ganz ehrlich so sagen, nachdem Bradley Beal eine Verletzungshistorie hat, wie irgendwie ein Gesetzesentwurf im Finanzministerium zur Euro-Krise. Also ich glaube, dass da wirklich viel Verzweiflung herrscht und ich finde es ehrlich gesagt super schade, weil man mit Kelly Oubre einen Spieler hat, der, da werden wir nachher nochmal drauf zu sprechen kommen, ich weiß, ich habe ein bisschen Nagen gefressen an ihm, der wirklich zeigt, dass er in 2-3 Jahren wirklich einer dieser Prototyp-Spieler sein kann auf der 3 und der 4. Da hat man eben noch Otto Porter, den man jetzt auch ein bisschen entwickeln sollte. Und da hat man jetzt eben schon 3 Spieler, die sowohl die 3 als auch die 4 spielen können. Und das sind meines Erachtens nach zu viele. Gerade wenn 2 davon Talente sind oder vermeintliche Talente, die man entwickeln möchte. Da gab es andere Lücken im Kader, jetzt gerade im Frontcourt, wenn man sich die greisen Knochen des Nene anschaut, seines Zeichens Kapitän des 9-to-5-Teams mit George Johnson zusammen. Insofern ist das wirklich traurig. Ja, und wo soll's hingehen? Also wenn sie die Playoffs nicht schaffen, dann ist das der Super-Go, dass sie einen Lottery-Pick abgegeben haben. Wenn sie die Playoffs schaffen, dann, so wie ich glaube, nicht über dem 7. oder 8. Platz. Das heißt, in der ersten Runde gegen Toronto oder gegen Cleveland ist definitiv Schluss. Und für kurzfristigen Erfolg steht jetzt meiner Meinung nach, auch wenn er vor 2 Jahren bessere Zahlen aufgelegt hat, Markieff Morris auch nicht unbedingt, dass er so ein Game-Changer ist, auch für die nächsten Jahre für dein Team. Wie gesagt, eigentlich nur aufgefallen in diesem Jahr durch andere Eskapaden. Das könnte ein ganz wichtiger Pick für die Washington Wizards werden, dem sie noch lange nachtrauern. Ja, die Memphis Grizzlies, vielleicht der Vollständigkeit halber, haben es tatsächlich geschafft, für Jeff Green und Courtney Lee insgesamt, glaube ich, 4 Second-Rounder, ein First-Rounder und jede Menge Jungs aus dem Gefängnis zurückzubekommen. Das All-NBA-Knast-Team. Chapeau für die Memphis Grizzlies, die also jetzt auch teilweise sneaky nicht nur ein Knast-Team sind, sondern auch ein, ich habe es bei Twitter gepostet, über meinen privaten Twitter-Account, das sneaky All-NBA-Fett-Team. Mit PJ Hairston, Mario Chalmers und Sibo. Ja, aber Sibo, Tony Allen, den Birdman, PJ Hairston, Matt Barnes und Lance Stevenson. Alter Schwede. Das ist wie die Crips oder so, was da jetzt aufläuft. Fantastisch. Ja. Jörger hat richtig Bock auf seinen Job. Mit Sicherheit. Richtig Bock. Der Jägermeister. Ja, der es, gibt Jägermeister. Es gibt so ein großartiges Bild, wo das Jägermeister-Logo mit Dave Jörger da gemacht wird und dann steht da Jörgermeister. Ich will es mir unbedingt machen. Sag vielleicht noch einen Satz zu den Clippers. Hat der Jeff Green-Trade wirklich was gebracht oder bringt er wirklich was? Auch im Hinblick dessen, dass sie wieder einen First-Rounder abgegeben haben. Nichts bringt er. 2 von 7 mit 2 Rebounds gegen die Warriors gestern Nacht. Das wird man tatsächlich erwarten können. Jeff Green ist immer mal für ein 18- oder 15-Punkte-Spiel gut. Aber gleichzeitig muss man sagen, wenn es jemand gibt, der ihn in Szene setzen könnte, dann wäre es in der gesamten Liga Chris Paul, der eine unfassbare Saison spielt, der ein bisschen sozusagen genau das macht, was Blake Griffin letzte Saison gemacht hat, als Chris Paul ausgefallen ist, der wirklich die Clippers auf seinen Rücken schnallt. Das ist ja mittlerweile ein riesiger Backpack-Rucksack an Traurigkeiten, den er da mit sich rumschleppen muss und der es tatsächlich schafft, das Team über dem Wasser zu halten und nicht nur das auf dem 4. Rang im Westen. Ja, absolut, sehe ich genauso wie du. Haben wir noch irgendwas? Können wir sagen, dass wir nicht nur die übrigen Trades, sondern auch die übrigen Buyout-Kandidaten sofort in einem Wisch abhaken? Und du höchstens sagst, ob Anderson Varejão noch 10% übrig hat für eine NBA-Playoff-Serie oder nicht? Hat er nicht, nein. Um das ganz schnell zu beantworten, möchte aber direkt deine Meinung dazu hören, dass die Dallas Mavericks David Lee aus dem Elvers gekauft haben. Oh nein. Woohoo! Ja, das ist halt... oh Mann. Ich weiß halt nicht, also klar, wir haben 0 Spieler und JaVale McGee kriegt Minuten bei uns und irgendein indischer Grobmotoriker. Aber ich verstehe natürlich nicht, was das jetzt bringen soll. Mittelfristig gesehen, wir haben keine Talente und die 2 Talente, die wir haben, oder die 1,5, kriegen keine Spielzeit. Justin Anderson ist gerade wieder in die D-League geschickt worden. Insofern kann man jetzt auch nicht diesen ganzen Mentoring-Shit machen. Macht absolut keinen Sinn, verstehe ich überhaupt nicht. Ich würde mich einmal freuen, wenn ich vielleicht einen Spieler oder sagen wir 2 Spieler unter 23 hätte, die vielleicht mehr als 5,3 Minuten Spielzeit pro Spiel bekommen. Geiler Rant. Stark. Richtig schlecht. Also finde ich richtig mies. Richtig mieser Trade. Aber Donny Nelson hat es auch richtig gut drauf. Er hat jetzt seit langem keinen First Rounder mehr verschifft, hat es dafür geschafft. Ach doch, letztes Jahr noch. und das beste Talent seit Devin Harris in Jay Crowder. Also das freut mich natürlich sehr. Gut, kommen wir bitte jetzt ganz schnell zu einem anderen Thema, gerade auch im Hinblick auf die Zeit, zum Redraft. Ja, starke Überleitung. Rookies, die Dallas nicht hat. Ja, kann man auch so nennen. Einen davon haben wir, aber der kommt leider erst dran, wenn wir über Enttäuschungen sprechen. Okay. Aber genug dem Teasern. Natürlich muss man das, wie die Engländer sagen, mit ein bisschen Salz nehmen, was wir jetzt sagen, weil die Saison ist noch nicht vorbei. Manche dieser Rookies haben natürlich nicht wirklich das Umfeld, in dem sie sich so entwickeln können wie andere, wie zum Beispiel Devin Booker, der 30 Minuten auf dem Feld steht und schön jetzt schon seine 15 Würfe schmeißen kann pro Spiel. Aber wir dachten, wir fänden es trotzdem mal witzig, uns die Spiele anzugucken, wenigstens so die Top 10 und sozusagen, okay, wer hat sich bislang am besten entwickelt und wen mögen wir? Wir haben, glaube ich, recht viele Rookies geschaut in letzter Zeit, jetzt gerade so 1-2 haben wir so ein bisschen unsere Favorites und ich dachte, es wäre ganz cool, wenn wir ein bisschen darüber quatschen. Genau. Also dann fangen wir den Redraft an mit der Nummer 1. Die Minnesota Timberwolves nehmen Karl Anthony Towns. Alles bleibt beim Alten. Ich glaube, das ist ein No-Brainer. Karl Anthony Towns, glaube ich, ist in den nächsten 2-3 Jahren wahrscheinlich auf seiner Position auch einer der 2 bis 3 besten Spieler. Spielt eine überragende Rookie-Saison. Gestern das Matchup gegen Kristaps Porzingis und die Knicks hat deutlich gezeigt, warum er an Nummer 1 gedraftet worden ist. Ich glaube, da würde sich auch in unserem Redraft nichts dran ändern. Nein, nächstes Jahr 2010, sage ich. Ja, absolut. An Nummer 2, die Los Angeles Lakers draften Kristaps Porzingis. Jawohl. Ist natürlich schwierig, wenn wir jetzt sagen, wer wen draftet. Wenn wir jetzt einfach nur mal nach reinem Talent gehen und das, was wir, was die Spieler uns so zeigen. Wir gehen hier wahrscheinlich auch beide so ein bisschen nach Franchise-Player-Potenzial, zumindest was die ersten 5-6 Picks betrifft. Gerade weil der Draft eigentlich ziemlich vielversprechend ist. Insofern stimme ich dir zu, Kristaps Porzingis besticht nach wie vor mit seiner unglaublichen Finesse und Craftiness, wie die Amerikaner so schön sagen. Er hat wirklich schon sehr, sehr viel im Arsenal und das wird sicherlich noch besser werden. Phil, ich hab so gelacht. Das einzige Mal, dass ich gelacht habe am bei dem Spiel Brooklyn gegen New York vor 2 Tagen. Thaddeus Young ist in den ersten 5 Minuten 3-mal zum Korb gezogen, oder in den ersten 3 Minuten sogar, und 3-mal wurde er eiskalt von Kristaps Porzingis abgeräumt. Danach ist er nicht 1-mal noch zum Korb gezogen. Fand ich sehr lustig. Aber ja, sehe ich genau wie du. Wen hast du auf 3? Ja, das weißt du. Er kommt jetzt schon. Mein, muss man ja fast sagen, momentaner Lieblingsspieler der gesamten NBA. Ich habe tatsächlich Miles Turner jetzt an Nummer 3. Ich habe recht viel von ihm gesehen. Man muss ein bisschen natürlich vorsichtig sein, weil er das jetzt schon ziemlich ernst nimmt, diese ganze Hype-Geschichte, um es mal nett zu formulieren. Das heißt, er nimmt sich ein bisschen Beispiel an Jordan Hill und wirft sehr, sehr viel und wirft sehr, sehr schnell. Er muss da ein bisschen aufpassen, dass er jetzt nicht immer direkt denkt, dass er schon erste Option sei und direkt den Abschluss sucht. Aber was das Potenzial betrifft, muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich schon so ein bisschen jungen Chris Bosh, noch ein bisschen schmächtig. Ich trifft den Jumper unglaublich butterweich. Hat eine wahnsinnige Antizipation und Athletik, was in der Defensive die Blocks betrifft, rotiert sehr ordentlich und hat viel Power. Also ich bin wirklich richtig beeindruckt. Ja, sehe ich eigentlich ähnlich wie du, ist mir ein bisschen zu hoch. Ich bin nicht so ein Riesenfan, aber vielleicht ändert sich das, wenn ich einfach noch ein bisschen mehr Indiana gucke. Ich habe tatsächlich Jahlil Okafor trotzdem auf der 3. Für mich, wenn man rein nach dem Talent geht und wie du sagst, auch einen Franchise-Player daraus zu machen. Ich glaube, dass er ein klassischer Fall davon ist, einfach in eine Scheiß-Situation reinzukommen. Ich habe mir am Anfang des Drafts oder als dann klar war, so nach den ersten 10, 20 Spielen, dass Porzingis für uns echt ein Steal war für die Knicks, mal überlegt, was wäre gewesen, wenn Okafor von den Knicks gedraftet worden wäre. Ich glaube, er hat nicht so ein hohes Ceiling wie Porzingis. Ich glaube, Porzingis wird irgendwann mal ein besserer Spieler als er. Dennoch glaube ich, wenn er jemanden Erfahrenen an seiner Seite gehabt hätte, jetzt von Anfang an, als er in die NBA gekommen ist und nicht in diesem Trümmerhaufen gelandet wäre, wie es die Philadelphia 76ers sind, ohne wirkliche Führung, ohne Spieler, die dir so ein bisschen die Welt und die NBA und das Erwachsenwerden erklären, dann glaube ich, dass aus ihm auch ein relativ oder schnell auch ein vernünftiger Kerl geworden wäre. Er ist jetzt durch ein paar Eskapaden aufgefallen, die dann, glaube ich, nicht passiert werden. Also ich traue ihm nach wie vor eine All-Star-Karriere in der NBA zu, deswegen habe ich ihn weiter auf 3. Ja, ich habe ihn auf 4, um das jetzt schon vielleicht schon mal direkt vorweg zu sagen. Ich habe mir auch lange überlegt, ob ich hatte ihn erst auf 3, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ist natürlich jetzt ein bisschen fies, aber wenn du zu Beginn sagst, wen hättest du lieber in dem Fall Chris Bosh zu 30%iger Wahrscheinlichkeit oder den Al Jefferson zu 65%iger Wahrscheinlichkeit. Natürlich ist das jetzt ein bisschen unfair, vielleicht Okafor gegenüber. Ich glaube aber, dass, was ich damit sagen möchte, ist, dass er eben wirklich ein 20-10-Spieler sein wird für lange Zeit. Aber ich weiß jetzt nicht genau, ob er die anderen Aspekte des Spiels wirklich sich da so gut verbessern kann. Und da sehe ich einfach die Ceiling bei Miles Turner. Der ist natürlich nicht längst so weit und auch nicht so längst so polished. Aber trotzdem finde ich, dass das ein bisschen vielversprechender ist, was die Ceiling betrifft. Ja, fairer Punkt, auf jeden Fall. Auf der 4 habe ich D'Angelo Russell, der wäre ja dann zu den Knicks gegangen. Einfach nur deswegen, weil wir ein riesen Point-Guard-Problem haben. Ich glaube auch da, er ist in eine schwierige Situation bei den Lakers gekommen. Er hat nicht wie andere Rookies schon so viel Spielzeit bekommen. Meiner Meinung nach völlig unverständlich, weil man eben diese Karriereende-Saison von Kobe zum einen hat, aber auch weil Byron Scott einfach eine Pfeife ist. Und ich glaube, wenn er mehr Spielzeit, eine richtige Situation gefunden hätte, ich glaube, dass sein Talent für ihn spricht. Ich glaube schon, er zeigt immer wieder Ansätze, wo man sagt, hoppla, da wird man in den nächsten Jahren noch viel Spaß dran haben. Und ich glaube, dass es immer sehr situationsabhängig ist, wie sich Rookies in den ersten ein, zwei Jahren entwickeln. Und da hat er jetzt keine gute vorgefunden in Los Angeles. Deswegen hätte ich ihn dennoch an der 4. Also immer noch kein Miles Turner. Okay, I hear you. Ich bin jetzt ein bisschen ketzerisch, weil ich nehme hier nur meine Favoriten. Ich habe noch nicht Russell, also Okafor war 4, jetzt der Vollständigkeit halber 5, ist jetzt bei mir tatsächlich Devin Booker schon. Und das, weil ich glaube, dass er so ein bisschen nicht nur äußerlich was von Klay Thompson hat. Natürlich muss ich das immer sagen, okay, muss man schauen, wie das so mit der Statur ist und gerade in der Verteidigung, da hat Klay Thompson natürlich mehr als eine Nase vorn. Aber was Devin Booker jetzt schon in seiner Karriere erreicht hat, und man muss sich wirklich vorstellen, er ist gerade erst 19 geworden während dieser Saison. Das heißt, er hat die Saison gestartet und ist in die Rotation gekommen, als er noch 18 war. Und da hat er wirklich jede Menge Rekorde gebrochen. Vor Bradley Beal, vor Kyrie Irving, vor Gallo und so weiter und so fort. Sei es, was Double-Doubles betrifft, er war jetzt schon im Three-Point-Contest als 19-Jähriger. Und ich glaube, dass er eine extrem wichtige Facette des Spiels zu unserer Zeit, natürlich, dass der Dreipunktwurf schon elitär drauf hat und dass alles andere noch besser werden kann. Ja, das stimmt. Ja, gebe ich dir schon recht. Ich habe auf der nächsten Position allerdings Justice Winslow, weil ich finde, dass gerade Rookies, wenn sie in die Liga kommen, sind vor allem erstmal defensiv nicht sonderlich stark. Also gerade da müssen sich erst ihre Lorbeeren verdienen, so ein bisschen die Hörner abstoßen, werden von dem einen oder anderen Veteranen vorgeführt, und ich glaube, Justice Winslow ist A, was seine Statur und B, sein defensives Verständnis angeht, schon weiterentwickelt als viele andere Rookies, hat natürlich auch eine super Franchise und Situation bei dem Miami Heat jetzt vorgefunden, die ihn an 10 sehr, sehr tief noch draften konnten. Ihm fehlt natürlich jetzt in Bezug auf Devin Booker zum Beispiel so ein bisschen noch das offensive Spiel, aber das macht er, glaube ich, durch sein defensives Verständnis weg. Insofern hätte ich ihn durchaus höher gedraftet, als das im Sommer der Fall war. Vielleicht muss ich Devin Booker doch nochmal einen Bump runtergeben. Weißt du, was sein mittlerer Name ist? Nein. Armani. Oh, stark. Wieder ein klassischer 1% in meiner Sympathieskala gefallen. Scheiße. Na gut, ich habe Russell auf der 6 dann kommt. Ich bin da ein bisschen jetzt natürlich durch meine Favorites, meine Personal Favorites in Hintertreffen geraten, was meine Objektivität betrifft, könnte man meinen. Ja, ich glaube, dass du hast es eben schon erwähnt, Byron Scott ihn enorm bremst und dass es unglaublich wehtut. Rookies müssen Fehler machen dürfen in ihrer ersten Saison. Es tut ihnen gut, wenn sie ein bisschen Spielzeit schon schnuppern und gleichzeitig irgendwie ein bisschen Mentoring haben. Ich glaube, dass mehr oder minder nichts der Fall ist, jetzt außer beim Mentoring für Kobe Bryant, aber das ist auch nochmal ein besonderer Fall für D'Angelo Russell, und das ist wirklich keine gute Situation. Aber ich glaube, dass er da in Zukunft positiv rauskommen wird. Jetzt kommt bei mir Miles Turner. So. Ja, also Hausaufgabe für dich, guck mehr Indiana. Generell kann ich das empfehlen. Schreibe ich mir hinterher. George Hill, auch ein sehr cooler Zocker. Justice Winslow, aus denselben Gründen, die du schon genannt hast, ist, glaube ich, echt mit einem Spieler, der noch kommt, der einzige Spieler, der wirklich auf beiden Seiten des Felds schon oder gerade in der Defensive dann eben noch herausragt. Als Rookie zumindest, was seine Rookie-Class betrifft, deshalb Justice Winslow. Ja. Auf der 8? Dann kommt Devin Booker. Tatsächlich, glaube, haben wir jetzt gerade genug drüber gesprochen. So ein bisschen überschneiden sich ja jetzt die Spieler bei uns, aber so können wir zumindest über jeden ein paar Sätze verlieren. Aber Devin Booker wäre bei mir auf der 8. Ja, ich habe Emmanuel Mudiay. Auch wenn ich nicht der größte Fan bin, glaube ich schon, dass das genau ein bisschen das ist, was D'Angelo Russell bräuchte in seiner Rookie-Saison. Er steht recht viel auf dem Feld, hat in Jimmy Nelson ein Backup, der ihm helfen kann. Wenn er mal schlechte Spiele hat, dann sitzt er eben. Aber sonst kann er eben diese Fehler machen und kann wirklich, ja, einfach hat grünes Licht, darf in die Zone ziehen und gucken, ob er was kreieren kann. Und ich glaube, das tut seinem Spielertyp, der noch nicht wirklich einen Sprungwurf hat, der respektiert wird in der Liga, tut ihm sehr gut. Und das wird sich, glaube ich, auf lange Sicht bezahlbar machen. Wäre übrigens auch nicht der einzige Spieler oder der erste Spieler, der als athletischer Point Guard ohne Wurf in die Liga kommt und ein Star wird. Ja, das stimmt. Mario Hezonja. Und zwar, er hat ja noch nicht so richtig viel gespielt bei Orlando, aber auch hier einfach ein Sympathiebonus. Ich finde den Typen einfach schweinecool. Ich glaube, er wird, wenn er sich weiter in den nächsten ein, zwei Jahren weiterentwickeln kann und auch endlich ein paar mehr Minuten zugesprochen kriegt, ein super spektakulärer Spieler. Kann geil zum Korb ziehen, unheimlich athletisch. Ich habe so ein bisschen gesehen, als ich das Rookie-Game, natürlich wegen Porzingis vor allem, aber generell verfolgt habe, wenn er Spaß am Spielen hat, dann zieht er zum Korb, dann dankt er das Ding, er kann geile LEU-Pässe spielen, schießt einen Dreier. Ich glaube, an dem werden wir noch viel Freude haben. Damals vielleicht ein bisschen zu hoch gedraftet worden, noch nicht so viele Minuten von Orlando bekommen, aber ich bin fest auf dem Mario Hezonja Bandwagon und hoffe, dass sich das in den nächsten 12 bis 24 Monaten ändert. Ich habe auf den neuen Bobby Portis, der Rookie von Chicago, der einen riesigen Sprung macht, von Nummer 22 auf Nummer 9 jetzt in meinem Ranking, hat mir genug gezeigt, ehrlich gesagt. Er hatte ein paar Spiele in Serie, bei denen er teilweise auch doppelstellig gereboundet hat. Ich glaube, dass er offensiv schon recht poliert ist, auch mit dem Rücken zum Korb hin agieren kann in Post-Up-Situationen. Gefällt mir wirklich sehr gut und ich glaube, dass das ein Spieler ist, der so früh wie, also sogar schon nächstes Jahr dringend eine größere Rolle braucht im Team der Chicago Bulls. Ja, ich habe dann Moutier als nächsten, aber da hast du ja gerade schon was zu gesagt, dann überspring doch einfach zum nächsten Pick. Da bin ich mir wirklich nicht sicher. Ich hätte lieber 9 gemacht als 10, weil da jetzt im Prinzip einige Spieler kämen. Ich habe jetzt im Prinzip 2 zur Auswahl. Wie kann es anders sein? Einen mag ich nicht wirklich persönlich und den anderen, das ist so ein bisschen der dritte Favorite, den ich habe, und zwar ist es Willie Cauley-Stein und Kelly Oubre. Ja, Cauley-Stein ist halt so ein bisschen der Andre Jordan in the making, muss man ja wirklich sagen. Vielleicht nicht ganz so athletisch, was jetzt so die Sprungkraft betrifft, aber dafür umso mehr in der Defensive, wo er wirklich noch agiler ist, noch schneller auf den Beinen. Ich glaube schon, dass das dieser Prototyp von Spieler ist, der 2-3 Jahre braucht einfach, der offensiv extrem limitiert ist, aber dann in einem sehr, sehr guten Team eine sehr wichtige Rolle haben kann. Neben einem offensiv starken Powerforward. Ja, ich hätte auch Kelly Oubre tatsächlich genommen. War sehr überrascht, ihn, dass er auch schon ein paar Minuten bei den Wizards gekriegt hat jetzt in dieser Saison. Hat mir sehr gut gefallen. Umso trauriger eigentlich das, was wir gerade besprochen haben, dass sie einen jung erfahrenen Kern mit John Wall und Bradley Beal haben und einen sehr jungen Kern, den man über Kelly Oubre hinaus mit diesem Pick jetzt, den man ja gehabt hätte, aufbauen hätte können. Mehrere Konjunktive aneinander. Das haben sie dann verpasst, aber ich glaube, mit Kelly Oubre haben sie eine gute Wahl getroffen. Krass, auch wenn man das hier sieht, von den Atlanta Hawks gedraftet, dann zu den Nets und zu den Wizards getauscht. Also wahrscheinlich in den ersten 5 Minuten nach dem Draft wusste er überhaupt noch nicht, wo er in der nächsten Saison spielen wird, aber ich glaube, dass die Washington Wizards sehr gut an ihm getan haben. Okay, lass uns noch machen 2 Namen, die für dich mit einem Daumen nach oben verbunden sind und 2 Namen, die, oder mindestens 2, die mit einem Daumen nach unten verbunden sind. Okay, also Daumen nach unten, wie du schon gesagt hast, Willie Cauley-Stein. Wir hatten schon vor dem Draft dran gezweifelt, ob man jemanden draftet, der so auf die Defense limitiert ist und offensiv eigentlich überhaupt nichts zu bieten hat, plus noch eine Verletzung kurz vor dem Draft hatte, also da der Daumen nach unten, genauso wie bei Frank Kaminsky. Wenn ich mich richtig erinnere, hatte Boston, glaube ich, irgendwie 3 oder 4 Picks geboten, unter anderem den schlechteren Brooklyn-Pick fürs nächste Jahr, um an Nummer 9 im Draft zu kommen. Das haben die Charlotte Hornets nicht gemacht, dafür haben sie jetzt Frank Kaminsky im Kader, herzlichen Glückwunsch dazu. Daumen nach oben würde ich noch geben bei Stanley Johnson, obwohl ich mir da so ein bisschen Sorgen mache, dass, wenn sie jetzt Marcus Morris und Tobias Harris im Kader haben, ob Stanley Johnson da unter Stan Van Gundy wirklich noch viel Spielzeit kriegen wird, das fände ich ein bisschen schade, weil er, glaube ich, viel Potenzial hätte, aber jetzt wurden ihm 2 erfahrene, wenn auch junge, aber erfahrene Spieler vor die Nase gesetzt. Da hätte man vielleicht, wenn das schon die Ausrichtung gewesen sein sollte, ein bisschen anders draften sollen. Daumen nach unten, komisch. Sam Decker hatte ich vorher im College relativ viel von gehalten, als ich mir auch die March Madness angeguckt hatte. Tritt überhaupt nicht in Erscheinung bei den Houston Rockets. Und ja, Larry Nance Jr., wenn es einen Lichtblick gibt bei den Los Angeles Lakers, dann vielleicht ihn noch zu nennen, wurde an 27 gedraftet und hat doch überraschend schon einige ganz gute Spiele für die Lakers gemacht. Ja, soweit erstmal. Ich bin ja überrascht, dass du einen Namen nicht genannt hast. Ob das jetzt wohl extra war oder ob du ihn einfach nur vergessen hast. Joran Grant, den ihr weggesneakt habt für Tim Hardaway, den ihr weggeschnippt habt, bin ich schon überrascht. Ist natürlich so ein bisschen, okay, kriegt mehr Spielzeit, als er vielleicht verdient, was sein Skillset betrifft. Trotzdem muss man natürlich sagen, hey, mit was für einer Furchtlosigkeit er da immer zum Korb zieht, Tag ein, Tag aus und sag ich mal, José Calderón häufig, was die Verteidigung auf der Eins betrifft, den Arsch rettet. Hut ab, also ist bei mir honorable mention. Ja, da hast du natürlich recht und ich freue mich nach wie vor, dass wir diesen Trade gemacht haben, weil ich glaube, das war ein absoluter Stil, aber da muss man sagen, wenn wir gerade darüber gesprochen haben, dass einige junge Spieler noch keinen Jumpshot haben, dass sich das entwickelt, Jaren Grant hat überhaupt gar keinen. Der braucht nicht, jenseits der Freiwurflinie brauchst du Jaren Grant nicht zu verteidigen. Was er schon sehr gut macht, ist wie gesagt zum Korbziehen, wie du gesagt hast, aber da muss sich im Sommer noch einiges tun. Bisher geht der Daumen für den Trade nach oben, für die Entwicklung oder das, was ich bisher auf dem Platz gesehen habe, bleibt der Daumen erstmal noch in der Mitte mit Tendenz nach oben, so ungefähr. Ja, um vielleicht noch ein paar andere Namen zu nennen, du hast eben übrigens gesagt, ja, Frank Kaminsky hat das Interesse der Boston Celtics geweckt gehabt. Also oder der doch, Platz auf doch, doch, doch. Ne? Ja. Nein, ist richtig. Du hast genau alles so in Erinnerung, wie es tatsächlich dann dokumentiert worden ist. Nur meine Antwort darauf wäre jetzt, okay, wenn die Boston Celtics das gemacht haben oder ob sie es nicht gemacht hätten, hätte keinen Unterschied gemacht, weil sie mit ihren ganzen First-Round-Picks Leute wie Terry Rozier und RJ Hunter gedraftet haben, die absolut keinen Impact whatsoever haben. RJ Hunter hat, glaube ich, alles, was er gemacht hat in seiner Rookie-Saison, ist zwei Half-Court-Shots zu versenken und das war's. Terry Rozier ist eigentlich gar nicht in Erscheinung getreten. James Young, einer der 1000 First-Round-Picks aus dem letzten Jahr, spielt eigentlich nie. Insofern ziemliche Katastrophe, was Danny Ainge da gemacht hat. Ja, voll. Aber stell dir vor, sie hätten dann hochgetradet und dafür Justice Winslow oder Miles Turner gezogen. Das wäre natürlich überragend gewesen. Stell dir vor, die Dallas Mavericks hätten zum Beispiel Miles Turner. Was dann mit mir los wäre? Tatsache. Na, dann hätte er nicht gespielt. Du kennst keinen anderen. Ja, das stimmt. Denn Justin Anderson, unser Rookie, den ich gar nicht mal so schlecht finde, der jetzt auch ein nettes Spiel hatte, sodass er ein bisschen Buzz um ihn herum entstanden ist, wurde direkt erstmal in die D-League geschickt von Rick Carlisle, ich habe letztens einen Bericht gelesen, vielleicht weißt du es nicht. Rick Carlisle ist in den Sümpfen von Louisiana aufgewachsen und hat tatsächlich eine ziemlich dunkle Vergangenheit, weil er Rookies aufgegessen hat. Ja, ich wollte gerade sagen, ich wollte fast was Ähnliches sagen, weil er damals Rookies gejagt hat. Ja, er steckt sie einfach in ein Hexenhaus und lässt sie nie wieder raus. Das passiert mit allen Rookies. Insofern wird auch Justin Anderson 2 Jahre versauern und irgendwo dann immer schön 12-5 auflegen. Das ist natürlich ein gewohntes Übel. Den letzten Namen, den ich jetzt noch nenne, ist Tyus Jones. Ich glaube auch einer der 8000 Kentucky-Spieler, die gedraftet worden sind von Minnesota, der natürlich darunter leidet, dass sie ungefähr eine Unendlichkeit an teilweise talentierten oder teilweise mehr, teilweise weniger talentierten Frontcourt-Spielern haben. In Bielica, in Georgie Jang. Und natürlich in Carl Anthony Towns, da hat er nicht wirklich Platz in der Rotation. Das stimmt. Aber generell Scheiße für ihn. Scheiße gelaufen. aber generell können wir, glaube ich, festhalten, auch wenn wir jetzt ein paar Spieler noch mit Daumen runter versehen haben, das ist schon ein extrem guter Rookie-Jahrgang und ich glaube auch für die Zukunft sind da doch der ein oder andere Spieler hat die Möglichkeit auf einen Franchise-Player, der andere hat vielleicht sogar die Möglichkeit All-Star zu werden, dann wiederum andere werden sehr solide Rotationsspieler. Ich glaube, wenn man da unter den ersten Top 10 Teams waren, die picken durften, dann hatte man auf jeden Fall die Möglichkeit, sich einen sehr interessanten Spieler für die Zukunft auch zu holen. Auf jeden Fall, ja, gebe ich dir recht. Sehr starker Draft, soweit. Eine Sache habe ich noch. Ja. Eine Things That Make Me Smile Sache wurde mir ja schon geklaut, als ich gesagt habe, dass sowohl Masai Ujiri als auch Sean Marks jeweils ihre GM-Karriere begonnen haben, indem sie Andrea Bargnani gecuttet haben. Die zweite ist Sachen, die man während der Trade Deadline liest und die tatsächlich einem 5 Sekunden seines Lebens klauen, die man nie wieder zurückbekommt. Das ist sehr traurig. Und eine dieser Headlines ist, ich muss das jetzt mal auf Englisch zitieren, Bucks are most likely to cut Chris Copeland to create roster spot for Steve Novak. Hashtag Informationen, die die Welt nicht braucht. Soweit ist es also schon gekommen. Hashtag Wayne. Bitte, lieber Jason Kidd, gib mir diese 5 Sekunden zurück. Ich habe auch noch eine Sache. Merkt euch den Namen Guillermo Hernan Gomez. Das ist ich wollte dich darauf ansprechen, den ihr bekommen habt. Ja, das ist der Spieler, den die Knicks an 35 gedraftet haben, ein Center aus Spanien. Und es ist ein Video aufgetaucht unter der Woche, in dem er, noch jemand anders und Kristaps Porzingis, die nämlich zusammen beim gleichen Team gespielt haben, What is Love von Hathaway dafür eine Choreografie aufgeführt haben. Also zwei Typen, die über 2,15 groß sind und noch irgendein anderer Dude, der aber auch ziemlich groß aussah, haben eine Tanzchoreografie zu What is Love von Hathaway aufgeführt. Guckt euch das unbedingt an, ihr schreit euch weg. Porzingis got moves. Guillermo Hernan Gomez. Okay. Da sagt noch einer, wir hätten keine Assets. Genau. Ja. Scheiße für ihn. Scheiße für ihn. Okay, also bevor wir noch alberner werden, mein Bier ist aus, meine Stimmung ist besser geworden. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Wie immer, lasst uns Kommentare da, gebt uns Feedback. Wir freuen uns wirklich über jede einzelne Nachricht. Lesen sie alle persönlich und besprechen sie in unseren interessanten WeChat-Konversationen. Ja, und der nächste Pod kommt wahrscheinlich dann alsbald nächstes Wochenende. Bam, from downtown. Reingehauen.